Genieße ihr freies Feld, Bruder. Balanciert den Arm steil ein. Das Leben sagt also nicht gut so. Noch lacht es von der Karte. Das Leben war und ist eher dort als hier, wo wir es glaubten suchen zu können. Leben war und ist eher dort als hier, wo wir es glaubten, suchen zu können.